gestört worden vom Telefon. Naja, muss ich. Also, jetzt aber. Jetzt langsam. Jetzt bringe ich das Telefon aber raus. Das war Take 6. Jetzt kommt Schubfaktor Take 7. Und ich schalte das Telefon aus. Ab. Ja, das war Take 8. Die Stimme war bloß viel zu leise, deshalb muss ich es nochmal machen. Der Musik